Wohlan, lasst uns umkehren zu Jahwe. Denn nur er wird uns, wenn er uns zerfleischt hat, auch wieder heilen, wenn er verwundet hat, auch verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns wieder aufrichten, dass wir in seiner Hut neues Leben haben. Lasst uns Jahwe erkennen, lasst uns eifrig danach trachten, Jahwe zu erkennen, er wird so sicher kommen, wie die Morgenröte aufgeht. Damit er über uns komme wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land befeuchtet. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda, da doch eure Liebe flüchtig ist wie Morgengewölk, wie der Tau, der früh wieder vergeht? Weil dem so ist, muss ich dreinschlagen durch die Propheten, sie hinstrecken durch die Machtsprüche meines Mundes und muss mein Gericht so sicher erscheinen, wie die Sonne aufgeht. Denn an Liebe habe ich Wohlgefallen, nicht an Schlachtopfern, an Gotteserkenntnis und nicht an Brandopfern. Diese aber haben nach Menschenweise meine Gebote übertreten, dort sind sie mir untreu geworden. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern, befleckt von vergossenem Blut, und gleich lauernden Räubern ist die Priesterbande. Am Wege morden sie bei Sichem, ja, Schandset haben sie verübt. Im Reiche Israel habe ich Grauenhaftes gesehen, dort hat Ephraim Götzendienst getrieben, hat sich Israel verunreinigt. Auch dir, Juda, hat er eine Ernte bereitet. Wenn ich das Geschick meines Volkes wende,